Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio zur Freitag-Nacht-Ausgabe. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Bitte nicht zu lang mailen und bitte unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail reinschreiben. Der erste Anruf heute Nacht heißt Tobi und der ist 23. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen, Domian. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Danke, dass ihr zurückgerufen habt. Über was sprechen wir beide? Über meine Großmutter, 78 Jahre. Sie ist schwerst krank, liegt im Krankenhaus, Diagnose Blutkrebs. Und meine Frage, die ich mir stelle, immer wenn ich sie besuche, ich habe immer so die Frage, wie redet man mit einem so schwer kranken Menschen, der einem so nahe steht? Was darf man ihn fragen? Ja, darf man ihm über seine Ängste reden? Über den Tod vielleicht auch? Mhm. Ja. Wie nah ist dein Verhältnis zu deiner Großmutter? Es ist ein gutes Verhältnis. Also man kann sich gut mit ihr unterhalten, ja, über alles Mögliche eigentlich auch. Ja. Aber es war immer ein distanziertes Verhältnis. Warum? Ja. Das ist irgendwie so generell oft, ich muss dazu sagen, sie ist die Mutter von meinem Vater. Und diese väterliche Seite der Familie war immer so ein bisschen emotionslos, sage ich auch mal, ja. Da war es immer so ein bisschen, ja, du bringst ein bisschen Leistung und dann ist das schon gut, aber das war nie so dieses über Gefühle reden, sage ich mal. Auch nicht herzlich. Also so offensichtlich herzlich. Nee, nicht so offensichtlich. Ja. Du besuchst deine Großmutter oft. Ich versuche sie momentan alle 3 Tage zu sehen, jetzt wo die Schule wieder läuft, nach seinen Ferien. Wer besucht sie noch? Mein Vater und sein Bruder, also ihre beiden Söhne, besuchen sie täglich, weil die sich auch ganz viel jetzt um ihren Papierkram kümmern. Die ist Privatpatientin und da fällt ja ganz viel an. Ne? Und ganz viele Regelungen mit den Ärzten. Und Aber wenn du gehst du, bist du alleine mit ihr im Zimmer oder am Bett? Selten. Ach, selten? Selten, weil ich muss halt dann irgendwie in der Regel nach der Schule natürlich gehen. Und dann ist es so, dass je nachdem, wie viel Uhr es dann schon ist, wie lange die Schule halt ging, ich dann auch meistens meinen Vater treffe dort. Oder meinen Onkel, je nachdem. Ah, verstehe. Sind ja täglich da. Du sagst, die ist sehr schwer erkrankt. Wie schwer ist sie erkrankt? Also sie hat, wie ich schon, glaube ich, erwähnt hatte, Blutkrebs. Ja. Sie hatte dann zusätzlich einen Oberarmbruch. Dann hat man bei einer OP entdeckt, dass sie noch einen Tumor hat, der ungefähr 15 cm oberhalb des Herzens liegt, der sehr stark durchblutet war. Das heißt, man konnte ihn nicht entfernen. Der wurde jetzt aber bestrahlt und der ist auch soweit wieder weg. Das heißt, da ist wieder ein bisschen Hoffnung. Ja. Ihr Zustand ist allgemein schlecht. Ja. Geht man davon aus, dass sie bald sterben wird? Die Ärzte sagen immer, es ist ganz gut. Es gibt Chancen, aber ich habe halt große Angst, dass es nicht lange auf sich warten lassen könnte. Besteht denn die Chance, dass sie nochmal nach Hause kommt? Also zu sich nach Hause in die Wohnung gar nicht mehr. Ja. Wir haben auch für sie eine Pflegestufe beantragt. Das heißt, sie würde so oder so wahrscheinlich in ein Pflegeheim kommen. Ja. Wie weit ist sie selbst über ihren Zustand informiert? Sie ist bei vollem Bewusstsein und weiß, was sie hat. Hat sie mit dir oder mit deinem Vater darüber schon gesprochen? Mit mir so gar nicht. Also wir haben nicht über ihre Krankheit geredet. Ich habe immer eigentlich versucht, sie ein bisschen abzulenken mit privaten Dingen. Ne? Oder ich habe mal mit ihr ein Eis gegessen. Da hat sie gesagt, jo, ich habe Lust auf ein Eis, holst du mir mal eins am Kiosk. Worüber sie ein bisschen mit meinem Vater redet, weiß ich nicht. Ach, du fragst deinen Vater nicht, du fragst nicht nach, was er mit ihr spricht. Nein, weil ich auch so ein distanziertes Verhältnis zu meinem Vater habe. Das heißt, da kann ich auch nicht so über wirklich ernsthafte Dinge reden, sag ich mal. Das ist sehr schade, sonst hätte er dir ja schon erzählen können, wie die Kommunikation zwischen ihm und seiner Mutter abläuft. Hast du eine Vorstellung, ob sie große Angst hat? Ja, ich glaube, manchmal schon. Es gab auch Momente, wo ich dann auch mal ein paar Minuten mit ihr alleine war und sie auch so ein bisschen drüber klagte, über dieses Leiden, weil sie liegt halt im Bett, sie hat große Schmerzen. Aber das finde ich interessant. Dann hat sie dir ein Signal gesendet. Du beschreibst sie mir als eine vielleicht relativ disziplinierte Frau. Ja, sie ist eine ehemalige Pastorenfrau. Ja, die sich zusammennimmt, so war das ja früher auch bei den alten Leuten, und die vielleicht auch nicht so viel spricht. Aber wenn sie in eine Situation, wo sie mit dir alleine war, schon etwas von ihrem Leid anfing zu erzählen, dann finde ich, kannst du auch, wenn du mit ihr alleine bist, dieses vielleicht mal fortführen und sie fragen. Frag sie doch mal ganz einfach, wie sie sich fühlt und ob sie Angst hat vor dem Tod. Du wirst ja sofort merken, ob sie darauf anspringt. Vielleicht tut es ihr sogar sehr gut zu sprechen, und sie ist nur zurückhaltend, weil sie dich nicht belasten will. Das kann ja auch sein. Du merkst ja, wenn sie darauf anspringt, dann kannst du das Gespräch ja fortführen. Wenn du merkst, dass sie das nicht möchte, dann würde ich sie auch in Ruhe lassen. Ja. Aber ich würde den Versuch unternehmen, den ersten Schritt machen. Oftmals durchbricht man damit eine Barriere. Und das tut den schwerkranken oder sterbenden Menschen oftmals sehr gut, wenn man das dann mal ausgesprochen hat. Weil viele eben auch Rücksicht auf ihre Angehörigen nehmen. Du bist der Enkel, da wird sie denken, naja, kann dem Jungen das nicht zumuten. Aber wenn der Junge von sich aus diese Themen anspricht und signalisiert, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, dann ist das gut, finde ich. Okay. Ich glaube, da gibt es gar nicht so große Regeln. Man soll da ganz nach seinem Gefühl und seiner Intuition handeln. Wenn dir danach ist, vielleicht auch deine Angst zu formulieren, dann formuliere es. Okay. Mach es immer davon abhängig, wie sie reagiert. Wenn du merkst, sie will überhaupt gar nicht mehr darüber reden und davon nichts hören, dann muss man das respektieren. Gut. Aber du bist ja auch nicht so oft mit ihr alleine, ne? Das ist ja das ist das Problem. Ich muss noch ein paar Zeiten rausfinden, wo mal keiner da ist. Ich finde es übrigens toll, dass du das machst. Ich halte das für selbstverständlich. Ja. So, also auch als die Ferien waren, bin ich alle 2 Tage da gewesen, wo ich halt mehr Zeit hatte. Und jetzt, wo die Schule nach den Ferien wieder angefangen hat, war es halt, ja, zeitlich nicht immer drin, sag ich mal. Ich finde das ausgesprochen toll. Und ich bin sicher, auch wenn deine Oma vielleicht eine relativ beherrschte Frau ist, dass sie das anrührt und sie das zu schätzen weiß, dass du vorbeikommst. Und sich darüber freut. Und das ist der Dienst, den du deiner Großmutter gegenüber noch leisten kannst. Nämlich, dass du für sie in der jetzt letzten Zeit, die vielleicht eine sehr schwere Zeit für sie ist, dass du einfach da bist und ihr beistehst. Das ist ein Liebesbeweis, finde ich. Tobi, geh mal so vor. Taste dich mal so vorsichtig ran, und wenn du merkst, die Tür ist offen bei ihr zum Gespräch, dann frag sie alles, was du fragen möchtest. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und deiner Oma auch alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, Tobi. Tschüss. Und es geht weiter mit dem Andreas. Und der Andreas ist 39. Guten Morgen, Andreas. Hi, Julian. Hallo, Andreas. Mein Problem ist der Alkohol. Ja, du... Und diesbezüglich auch mit meiner Familie. Ja, du hältst so bitte den Hörer richtig so, dass ich dich gut verstehen kann. Ah, okay. Ja. So besser? Ja, viel besser. Wie lange trinkst du schon Alkohol? 20 Jahre. Boah, verdammt lange Zeit. Das ist wirklich lange. Bist du jetzt besoffen gerade? Nee, aber nicht wirklich. Aber ein bisschen hast du getrunken, ne? Ein bisschen angeheitert, ja. Ich höre es an der Stimme. Ja. Aber wie viel trinkst du? Lass mich nur mal fragen, damit ich mir so ein Bild von dir machen kann. Wie viel trinkst denn du so am Tag? Also nicht mehr regelmäßig, wie ich das früher gemacht habe. Also jetzt 1-2 Mal die Woche 8 bis 10 Flaschen Bier. Wie viel waren es heute schon? Heute waren es 6. Du wolltest gerade noch ein bisschen was erzählen. Erzähl. Ja, es geht darum, und zwar, dass ich gerade in Scheidung lebe. Ich habe 2 Kinder. Wie alt sind die? 7 und 11. Ja. Ja, und irgendwie komme ich damit nicht so richtig klar, weil meine Ex-Frau nicht mit der Scheidung zu Potte kommt. Wer wollte sich denn von wem scheiden? Wir haben uns gegenseitig getrennt. Spielte also Alkohol eine Rolle? Auch, ja. Hat gespielt. Bitte? Der hat gespielt damals. Der hat eine Rolle gespielt, ja. Ja. weil ging damals alles in den Bach runter und ich habe die Arbeit verloren und da wurde alles ein bisschen schwierig. Mhm. Ich war ein bisschen schwierig. So. Aber mein Problem ist, mir hilft keiner. Dir hilft keiner, wobei jetzt konkret? Ja, zwecks Therapie und. Was hast du denn schon unternommen, dass dir jemand hilft? Ich habe eine Entgiftung gemacht. Mhm. Ich war vor 6 Monaten clean. Mhm. Dann bin ich rückfällig geworden. Ich stand auf einer Brücke, wollte mich umbringen. Warum bist du rückfällig geworden? Ja, warum? Das kann ich dir auch nicht so genau sagen, du mir. Ist nichts Besonderes vorgefallen? Nee. Mhm. Ich war 6 Monate war Ruhe, ohne Alkohol. Wie hast du dich in diesen 6 Monaten gefühlt? Ja, gut. Gut. Ja, super. Und dann von einer Sekunde auf die andere säufst du wieder? Ja. Ja, es kam irgendwie ein SMS von meiner Ex-Frau. Die hat dann irgendwas geschrieben. Ich weiß dann auch nicht mehr genau, was das war jetzt. Und da habe ich gesagt, so, bam. Mhm. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Scheidung ist, die läuft im Moment? Ja, die läuft. Ist alles kompliziert aber, und viel Schreibkram und Nerverei? Nee, Schreibkram nicht viel. Aber meine Ex-Frau kommt irgendwie nicht aus der Pötte. Was heißt, sie kommt nicht aus der Pötte? Nee, sie belügt, betrügt und macht und tut. Und das sind alles Sachen, die mich wieder zusetzen. Und dieses, was sie da lügt und betrügt, verzögert die Scheidung? Ja, natürlich. Okay. Mhm. Die sagt mir immer, sie wäre beim Gericht gewesen und hätten, sie hat eine Anwältin, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren damals zusammen da. Mhm. Wir haben gesagt, wir trennen uns in freundschaftlichen Verhältnissen. Ja, aber jetzt habe ich erfahren, dass sie diese Sachen, was sie machen muss, nicht einreicht. Oder nicht eingereicht hat. Gut, das ist jetzt juristische Frage. Welche Konsequenzen hat das? Ja, für sie kann das teuer werden. Und für mich, jetzt wo sie wieder schwanger ist, kann das natürlich scheiße werden. Ne? Wie? Sie ist schwanger? Von wem? Ja, von ihrem Freund jetzt. Ja. Also nicht von mir. Ja. So, und wenn das jetzt nicht langsam mal in die Gänge kommt, dann bin ich der Gearschte, ne? Ganz ehrlich. Warum bist du der Gearschte? Ja, weil das so im Gesetz steht, weil das Gesetz so vorschreibt, solange wir nicht geschieden sind, läuft das Kind dann auf meinen Namen. Ja. Mhm, mhm. Hast du einen Rechtsbeistand? Hast du einen Anwalt? Nee, bekomme ich nicht. Warum nicht? Ja, weil ich damals gesagt habe, pass auf, du nimmst eine Anwältin. Und ich war beim Gericht, beim Amtsgericht. Ich bin Hartz-IV-Empfänger, leider. Und die Leute haben mir da gesagt, das ist ein schwebendes Verfahren, also ein laufendes Verfahren und mir steht kein Rechtsbeistand zu. Das ist das Problem. Bist du ganz sicher, dass das stimmt? Ich bin ganz irritiert gerade, was ich da höre. Dir steht kein Rechtsbeistand zu und deine Frau schon? Ja, weil sie hat eine Anwältin, wir haben uns damals wirklich geeinigt. Und wie gesagt, die haben mir gesagt, das ist ein laufendes Verfahren und... Andreas, ich bin fast sicher, dass das nicht stimmt. Da machen wir uns aber gleich noch schlau. Da bin ich fast hundertprozentig sicher, dass das so nicht stimmen kann. Okay. Da sind zwei verschiedene Bereiche jetzt. Es ist einmal diesen ganzen juristischen Kram, da beraten wir dich gleich noch, oder wir werden dich informieren, wo du dich gut beraten kannst. Ja. Aber das andere Ding ist dein Alkoholismus. Ja. Finde ich dramatischer und schlimmer. Und ich finde, das gilt es in den Griff zu kriegen. Du bist wieder rückfällig geworden. Ja, leider. Und seitdem geht es so auf und ab und hin und her, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ja, es geht eher abwärts, ne? Eher abwärts. Wie viel Entgiftungen, bleiben wir mal bei der Entgiftung, wie viel Entgiftungen hast du in diesen 20 Jahren gemacht? Eine. Eine nur? Ja. Warum? Warum, Domian? Ja. Keine Ahnung. Ja, hör mal. Da höre ich jetzt nicht einen Mann raus, der von einer Sucht befallen ist, gebeutelt ist, aber dagegen kämpft. Das höre ich nicht daraus. Ja, da gebe ich dir leider recht, ja. Warum lässt du dich so hängen? Oder warum hast du dich so hängen lassen? Ja, das ist ja mein Problem, das weiß ich schon nicht genau. Mensch, du bist ein Kerl von 39. Ja. Und du hast 2 Kinder. 7 und 11 Jahre, hast du gerade gesagt. Ja, das eine Problem kommt auch noch dazu. Meine kleine Tochter, die 7-Jährige, die ist wohl nicht von mir. Ja. So, und als ich das erfahren habe, da ging es wieder richtig abwärts. Das war, aber du hast das Kind von klein auf immer so angenommen als dein Kind. Du hast angenommen, ja, es sei dein Kind. Ja, natürlich. Und als du muss immer mein Kind bleiben. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist dann eine Information, die vielleicht etwas irritiert, aber du solltest doch das Kind genauso lieben, als wenn es dein eigenes Kind wäre. Ja, das mache ich ja auch. Okay, gut. Aber es sind zwei Kinder da, egal ob jetzt von dir oder nicht. Es sind zwei Kinder. Das heißt, ich denke schon, dass du da auch ein Vorbild sein solltest für die Kinder. Bis jetzt bist es nicht. Nee, da hast du allerdings recht. Bis jetzt hast du nach Strich und Faden versagt. Ja, das stimmt. Da so. Da habe ich vollkommen recht. Aber ich will dich jetzt nicht nur fertig machen, Andreas. Nee, nee. Ich will nur den Ist-Zustand beschreiben. Ja. Aber, jetzt kommt das dicke Aber. Du bist erst 39 Jahre alt. Du bist ein Kerl und du hast deinen Willen. Der ist zwar noch verschüttet, aber der wird schon da sein. Den kriegen wir schon rausgekitzelt. Das heißt, du kannst nach vorne gucken. Und wenn du das willst. Fällt mir echt schwer im Moment. Ja, Andreas. Wie gesagt, da kommen so viele Sachen zusammen. Ja, Andreas, das ist schwer. Wenn man 20 Jahre in eine Sucht hängt und dann das verkorkste Leben hängt mit der Sucht zusammen, dann ist es schwer. Das ist jetzt alles nicht leicht. Aber aus dieser schweren Situation kommt man nur raus, wenn man wirklich die Arschbacken zusammenkneift, wenn man sich Hilfe holt und sucht und die dann auch gemeinsam mit Therapeuten angeht. Ich habe ja schon versucht, Hilfe zu holen, du mir. Ja, dann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich alleine stehe, dass mir keiner hilft. Andreas, ich will dir mal was sagen. Man kann dir Hilfe anbieten, die Schritte in einer Therapie hin bis zu einer Genesung, die musst du selbst machen. Man kann dir die Tür aufmachen, aber durchgehen musst du selbst. Das weiß ich. So. Und wenn es jetzt einmal einen Rückfall gab, okay, kann passieren, wollen wir jetzt nicht in der Vergangenheit rumwühlen, jetzt müssen wir nach vorne gucken und du musst sehen, dass du jetzt Boden unter die Füße bekommst, indem du eine neue Therapie machst oder nochmal in die Klinik gehst oder wir werden überlegen, was wir dir konkret anbieten. Aber du musst jetzt was unternehmen. Ja, soll ich dir was sagen? Ja. Ich war vor 2 Wochen, bin ich in eine Klinik gefahren. Die haben mich abgewiesen. Warum? Ja, weil alles voll war. Ja. Weil alles belegt war. Weißt du, was ich für einen Eindruck habe bei dir? Wenn du sowas hörst, dann bist du irgendwie fertig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe auch so ein bisschen Eindruck von dir, dass du immer Ausreden hast. Ist es da was, hier was, und wie hier was wieder. Das kann auch sein, ja. Ja, das glaube ich. Meine Psychologin hat das mitgehört, das Gespräch. Sie wird ja ganz konkrete Hilfstipps jetzt an die Hand geben, was du direkt morgen oder spätestens am Montag in die Wege leiten könntest. Das musst du machen. Okay. Das wäre super, ja. So, weil du musst dir... Und du musst ich kann dir, nicht mehr. Ja, das dachte ich. Okay, das glaube ich dir auch. Du hast jetzt 20 Jahre, hast es nicht geschafft. Jetzt musst du dich aktivieren und sagen, die nächsten 20 Jahre will ich ein klares, ordentliches und cleanes, trockenes Leben haben. Nee, ich will für meine Kinder da sein. Und du willst für deine Kinder da sein. So, das ist genau ein Wort. Darum geht's mir. Ja, dann soll dich das auch motivieren. Denk, wenn du denkst, ich kann nicht mehr oder ich bin wieder kurz davor, ans Glas zu packen, dann denk an deine Kinder. Okay. So, Andreas, jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich an. Ja. Und ja, okay, super. Alles weitere im Hintergrund, okay? Ich danke dir. Toi, toi, toi, alles Gute. Danke dir. Tschüss, ciao. Ciao. 1.18 Uhr. Hier ist Ahmed, 23. Guten Morgen, Ahmed. Hallo, Domian. Hallo. Ich grüße dich. Um was geht's denn bei dir? Ich wollte... Ahmed, eine Bitte. Du, über mein Leben erzählen. Du sprichst mit der Freisprechanlage, ne? Mit dem Kopfhörer, leider geht's nicht. Achso, es geht nicht anders. Okay. Entschuldigung. Ja, okay, dann gewöhnen wir uns dran. Man kann es auch verstehen. Entschuldigung, Domian. Du möchtest über dein Leben erzählen? Ja. Erzähl, was ist mit deinem Leben? Ich bin querschnittsgelähmt. Ja. Und kann nur noch den Kopf bewegen. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum du etwas seltsam klingst. Alles klar. Ja. Okay, alles gebongt. Seit wann bist du? Ich habe eine Maschine. Bitte? Ich habe eine Beatmungsmaschine. Mhm. Und darüber werde ich beatmet. Ja, hast du die Beatmungsmaschine, ist die jetzt auch angeschlossen? 24 Stunden. Daher musst du auch mal wahrscheinlich so ein bisschen warten mit der Antwort. Bis genau. Ich verstehe. Ist die gesamte Muskulatur im Mund-Rachenbereich gelähmt? Überall, am ganzen Körper. Aber die Zunge kannst du noch, musst du ja bewegen können, sonst könntest du nicht genau sprechen. Du kannst nur die Zunge bewegen. Und den Kopf ein bisschen. Ich verstehe. Und du sagst querschnittsgelähmt. Heißt das, dass du die Hände denn noch ein bisschen bewegen kannst? Ich kann gar nicht laufen, gar nicht. Aber die Hände kannst du bewegen? Nein. Auch leider nicht. Woher kommt das, Ahmed? Autounfall. Ach, ein Autounfall. Da war ich 2 Jahre alt. Kannst du das erzählen, was damals passiert ist? Das weiß ich nicht. Hat man dir das nicht erzählt? Ich wollte das auch nicht so, also es hat mich nie so richtig interessiert. Das heißt, solange du denkst, bist du so schwer behindert. Du kennst genau gar kein anderes Leben. Nee. Wo wohnst du? Bei deinen Eltern? Bei meiner Mutter. Und ist deine Mutter mit dir alleine? Ja. Wie empfindest du dein Leben, was für uns jetzt, wie du es gerade geschildert hast, sehr schwer ist? Wie empfindest du dein Leben? Ja, schwer, aber ich sag mal, ich kenn's nicht anders. Mhm. Jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, bist du ja völlig hilflos. Aber ich habe Pfleger, die da sind. Ach so, also deine Mama schafft das natürlich nicht alles rund um die Uhr. Nein. Du hast immer 24 Stunden einen Pfleger bei dir? Ja, 5 verschiedene. Ah ja, die wechseln sich dann ab. Genau. Das heißt, jetzt sitzt wahrscheinlich auch jemand neben dir. Ja. Ja. Was machst du so den ganzen lieben langen Tag? Arbeiten. Was arbeitest du? Ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt. Und was kannst du da arbeiten? Am PC arbeite ich. Und was ist das? Anwesenheitslisten und also, Brötchenbestellungen. Ach so, also Organisationssachen, die man an dem PC bearbeiten kann. Aber wenn du die Hände nicht bewegen kannst, wie? Mit der Zunge mache ich das alles. Ach. Das heißt, du gehst mit der Zunge auf die, gibt es da eine spezielle Tastatur oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe da ein E-Rolli. Du hast einen Elektro-Rolli. Genau. Und wie kannst du jetzt den Computer, versuch mir das mal zu erklären, wie kannst du den bedienen? Ich habe da so eine Infrarotsteuerung. Ah, das heißt die Alles per Infrarot. Infrarotsteuerung über die Zunge? Ja. Und das funktioniert? Ganz gut. Das heißt, du bist ein arbeitstätiger Mensch jeden Tag? Ja. Wie viele Stunden am Tag? 8 Stunden. Oh, also volle Kanne. Von 8 bis 4. Ja. Ist ja erstaunlich, finde ich ja super, dass du das schaffst. Ja. Wenn du dann nach Hause kommst, auf was freust du dich? Dann spiele ich mit meinem Handy. Also Spiele, alle möglichen genau. Spiele. Mhm. Genau. Wie sieht das so mit Freunden aus? Hab ich auch. Wo hast du die kennengelernt? Auf der Arbeit. Und machst du mit denen auch schon mal was zusammen? Ja. Aber du kannst ja gar nicht so viel machen. Wie geht denn das dann? Besuchen die dich? Ja, die besuchen mich dann. Mhm. Jetzt bist du ja ein ganz fitter junger Mann und weißt, ja. weißt, wie so andere Menschen in deinem Alter leben, bist du manchmal traurig, dass das Schicksal es so ernst mit dir gemeint hat? Nein. Ich finde das zwar traurig, aber okay. Mhm. Was findest du schön am Leben, Ahmed? Ja, wenn ich zur Arbeit gehen kann, mhm, meine Freunde sehen kann. Mhm. Ja. Dann muss dir doch manchmal ganz komisch vorkommen, wenn du so im Radio oder im Fernsehen Leute siehst, wenn die über irgendwelche Dinge jammern und klagen, die eigentlich Kleinkram sind. Kommt dir das nicht auch merkwürdig dann vor? Ich versuche das zu verstehen. Kannst du es manchmal verstehen? Also manchmal schon. Diese schwere Erkrankung oder schwere Behinderung, die du hast, ist die stillstehend oder schreitet die fort? Die stillstehend. Das heißt, so wie das jetzt ist, kann das auch die nächsten 10, 20 Jahre weitergehen? Ja. Mhm. Was sind so deine Träume so für die nächsten Jahre? Oder was ist überhaupt so ein großer Traum für dich? Ja, mein größter Traum ist schon erfüllt worden. Und was war das für ein Traum? Mit Ihnen zu sprechen. Ach, du beschämst mich, Ahmed. Ich höre Sie sehr gerne. Ja, ich bin ja ganz stolz, dass wir miteinander sprechen können und dass du durchgekommen bist. Ja. Aber da muss ja noch ein anderer Traum sein. Irgendwas, vielleicht eine Reise machen oder sowas, keine Ahnung. Ich habe schon drei Reisen habe ich schon gemacht. Ah, und wohin gingen die Reisen? Hamburg. Mhm. Und Berlin. Und Berlin? Sind zwei Reisen? Und nächstes Jahr München. Ah. Und was hat dir besser gefallen, Hamburg oder Berlin? Beides gleich gut. Ah, okay. Sind ja auch beides ganz tolle Städte. Ja. Ja. Wie geht das, wenn du auf Reisen gehst? Wie viele Leute zum Beispiel begleiten dich? Was muss man da alles organisieren? Drei Pfleger. Drei Pfleger müssen mit? Ja. Und kommt deine Mutter dann auch mit? Ja, die kommt dann auch mit. Mhm. Drei Pfleger, die müssen alles organisieren. Da muss das Beatmungsgerät sicher dabei, genau, sein. Und all sowas. Habt ihr da im Hotel gewohnt? Ja. Und was habt ihr in Hamburg zum Beispiel gemacht? Wir waren auf der Reeperbahn. Hey! Wie fandst du denn die Reeperbahn? Gut. Sag mal, apropos Reeperbahn. Hast du dich schon mal verliebt? Nee. Hätte ja sein können. Aber ich hatte schon mal eine Freundin. Gut, aber wenn man eine Freundin hat, ist man ja auch ein bisschen verliebt, oder? Ja. Wo hast du die Freundin kennengelernt? Bei mir auf der Arbeit. Ah, die Arbeit ist eine gute Stelle, wo man die Leute kennenlernen kann. Ja. Und was ist aus dieser Liebe oder aus der Freundin geworden? Die hat mich verarscht. Oh. Wie lange wart ihr denn miteinander zusammen? 9 Monate. Ja. Das war wahrscheinlich traurig und schlimm. Ach. Aber es gibt... Wo mir das Leben geht weiter. Das finde ich eine gute Einstellung. Und es gibt auch noch andere nette Frauen. Genau. Jetzt habe ich dich gefragt nach deinen größten Wünschen. Was ist deine größte Angst, Ahmed? Ich habe keine Ängste. Du hast keine Ängste? Nee. Das finde ich ganz beeindruckend, muss ich dir sagen. Danke. Ich finde sowieso alles ganz beeindruckend, was du sagst. Ich garantiere dir, dass alle Leute, ich bin sicher alle, die jetzt uns hier zuhören, denken, das ist aber ein tapferer, toller Typ. Danke. Und die meisten werden denken, mein Gott, wenn ich in einer solchen Situation wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so toll drauf, wie du toll drauf bist. Ja, ja. Nimm das mal einfach so an, das Kompliment. Ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir beide uns, wenn auch nur übers Telefon, kennengelernt haben, Ahmed. Ja. Bleib, wie du bist. Bist ein sehr toller Kerl. Dürfte ich Sie noch fragen? Ja, klar. Frag. Dürfte ich ein Autogramm haben? Ah, na klar. Du kriegst auch 10 Autogramme, wenn du sie haben willst. Das ist gar kein Ding. Da rufen wir dich, da rufen wir dich oder euch gleich nochmal zurück wegen deiner Anschrift. Alles klar. Ahmed, bleib, wie du bist. Bist ein toller Kerl. Tschüss, Domian. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das hat mich beeindruckt. Er hat mich beeindruckt. So, ihr Lieben, 1.30 Uhr, das ist die Zeit am Freitag, in der ich euch immer sage, was wir nächste Woche für ein Hauptthema haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ich bin noch nicht richtig bei der Sache. Ich glaube, also mir geht gerade wirklich sehr durch den Kopf, beschämend auch durch den Kopf, über was ich mich manchmal ärgere und was mir schlechte Stimmung bereitet, wenn ich das vergleiche mit dem, was Ahmed gerade gesagt hat. Da fühle ich mich beschämt, das muss ich wirklich sagen. So, unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Friedhof. Und ich frage euch, was ist euch auf einem Friedhof schon passiert? Habt ihr vielleicht besondere Erinnerungen an ein Begräbnis, an eine Beisetzung? Habt ihr mal etwas Gruseliges auf einem Friedhof erlebt oder vielleicht auch etwas Geheimnisvolles beobachtet? Arbeitet ihr vielleicht auf einem Friedhof, zum Beispiel als Totengräber? Oder macht ihr bisweilen etwas Verbotenes auf Friedhöfen? Ich bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet nächste Woche. Ihr könnt euch wie immer anmelden, domian@wdr.de oder nächste Woche dann in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag anrufen oder vor der Sendung anrufen. Thema Friedhöfe nächste Woche Mittwoch. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute und hier ist Andrea und Andrea ist 50. Guten Morgen, Andrea. Ja. Guten Morgen. Hallo Andrea. Ich habe genau vor 3 Wochen meinen 50. Geburtstag gefeiert, eigentlich mit meinem Mann zusammen. Ja. Und am nächsten Morgen war er tot. Am nächsten Morgen war er tot? Mhm. Was ist da passiert? Er hatte wahrscheinlich einen Herzinfarkt, so wie mir der Notarzt gesagt hat. Was heißt, am nächsten Morgen lag er tot im Bett? Ja. Er lag tot im Bett? Ja. Neben dir? Ja. Erzähl mal die Situation, wie du ihn dann gesehen und... Nee, die will ich gar nicht schildern, weil die war so grausam und... Also du bist wach geworden und hast gesehen, dass er nicht mehr atmet. Mhm. Gott, das ist ja der absolute Schock, den man sich nur vorstellen kann. Ja. Hast du dann noch den Notarzt angerufen? Alles, ja, natürlich, Feuerwehr, alles. Hattest du Hoffnung, dass er noch... Nein, ich hatte keine Hoffnung mehr. Dir war klar, er ist schon tot. Ja, der war schon lange tot. Hat man das so gesagt hinterher? Nee, ich hab's ja gesehen. Woran hast du das gesehen? Weil er steif war, weil er grau war, weil er alles war. Hm. Gab es eine Obduktion? Ich hab die ganzen Unterlagen überhaupt noch nicht, weil... Wir haben uns immer gesagt, wenn wir beerdigt werden, wir gehen auf so eine grüne Wiese. Also anonym? Halb anonym. Mhm. Mhm. Also dass man zumindest weiß, wo man in etwa liegt. Genau, ja. Ja, und die ganzen Unterlagen habe ich noch gar nicht, aber ja. Also ganz sicher weißt du noch nicht, was vorgefallen ist, was er hatte. So ganz. Nee. Du vermutest das so. Ja, kann ja auch ein Schlaganfall gewesen sein, aber auf jeden Fall war er schon lange tot. Aber er wird oder wurde untersucht. Also er leicht unter Erleichterung. Ja, ja, ja, ja. Hatte er denn Vorerkrankungen? Nee, der hatte nur Morbus Bechterew. Das ist eine gewisse Rückenerkrankung. Mhm. Und wir waren sogar am 9.10., also auf meinem Geburtstag, doch im Krankenhaus, weil er so Rückenschmerzen hatte. Mhm. Und da sind wir dann auch hingefahren, da hat er eine Spritze im Popo gekriegt. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und alles war ganz normal und er hat sich auch normal verhalten. Ja, eigentlich schon, ja. Oder ist dir so im Nachhinein noch was aufgefallen, dass er abends doch irgendwie ein bisschen anders war als sonst? Ja, ich denke mir schon. Das ist auch wieder so mein Problem, wo ich mir denke, dass ich mir da immer so einen Vorwurf mache, dass ich nicht auf jede Kleinigkeit geachtet hat, weil er immer gesagt hat, mir tut's in den Armen so weh. Und der Notarzt hat mir gesagt, wenn es in den Armen so weh tut, dann ist es schon so ein Anzeichen vom Herzinfarkt. Das wusste ich an diesem Abend nicht. Mhm. Es war mein Geburtstag. Ich bin 50 Jahre alt geworden. Mhm. Es kann ja auch sein, dass das eine andere Ursache hatte mit den Armen. Man weiß es ja nicht. Wenn er eine Rückenerkrankung hat, kann das auch von da gekommen sein. Ja, das haben wir ja auch gedacht. Mhm. Habt ihr Kinder? Nein. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Über 30 Jahre. 30 Jahre. Ist er in deinem Alter? Ja. Mhm. 50 Jahre. Ja. Hier sind ein paar Wochen, mal eben erst ein paar Wochen vergangen. Ja. Die Beerdigung hat noch nicht stattgefunden. Wahrscheinlich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bekomme es ja erst im Nachhinein mit. Ach so, ich dachte, man würde das dir vorher sagen. Dann Das ist diese halb anonyme Bestattung, dass man erst im Nachhinein mitbekommt, wenn es überhaupt passiert ist. Wenn es schon passiert ist, ich verstehe. Okay, knapp drei Wochen. Wie ist dein Gefühlszustand im Moment nach so knapper Zeit? Mein Gefühlszustand? Mhm. Ja, der schwankt sehr. Mhm. Zwischen wütend und ja, im Grunde genommen bin ich einfach nur wütend. Wütend auf was und wen? Auf meinen Mann. Warum? Weil er sich so früh verpisst hat. Mhm. Wir haben uns das alles irgendwie anders vorgestellt und ich bin 50 Jahre alt und im Moment weiß ich überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Das sind so Phasen, dass man wütend ist auf den, dass er gegangen ist. Dann gibt es wahrscheinlich Phasen, wo du abgrundtief traurig bist. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich auch Phasen, wo du ganz unbeteiligt bist und einfach nur funktionierst. Ja. Und so ist es eine Achterbahnfahrt im Moment. Ja, die habe ich jeden Tag. Mhm. Und die hört irgendwie überhaupt nicht auf. Mhm. Hast du einen Freundeskreis, mit dem du darüber sprechen kannst? Sehr bedingt. Mein Mann war sehr, das kommt auch noch dazu, dass wir nur so ich-bezogen waren, also nur wir beide. Also dafür hat er sehr viel Wert drauf gelegt. Und das ist jetzt auch so mein Problem, dass ich mir denke, ich muss ja auch irgendwie noch weiter funktionieren. Warst du früher anders? Warst du mehr so ein geselliger Typ, bevor du ihn kennengelernt hast? Nee. Auch nicht. Bevor ich ihn kennengelernt habe, nein. Nein. Ich war schon ein geselliger Typ, aber irgendwie hat mir mein Mann auch da den Drive rausgenommen. Mhm. So dieses. Verstehe. Jetzt bist du dann viel alleine mit deiner Wut, mit deiner Traurigkeit. Ja, absolut. Was machst du dagegen? Nimmst du Beruhigungsmittel? Trinkst du Alkohol? Nee, ich mach da gar nichts gegen. Ich lasse es irgendwie zu. Gehst du raus? Gehst du spazieren? Was machst du? Ich gehe morgen früh wieder einkaufen, weil ich brauche ein Brot. Du bist nicht berufstätig? Nee. Das heißt, du sitzt den ganzen Tag zu Hause, hast deinen Haushalt und tausend und abertausend Gedanken und Emotionen im Herzen. Ja, und die treiben mich um. Das glaube ich. Die treiben mich sowas von um, würde mir kein Mensch glauben. Und es gibt auch keinen Verwandten näher, mit dem du dich unterhalten könntest. Ach, wir unterhalten uns, aber wir sind so zerstritten in der ganzen Familie. Mhm. Das. Hast du mit deinem Mann über so einen schlimmen Fall mal gesprochen? Was passiert, wenn einer von uns plötzlich stirbt? Nee. Nie? Wir haben schon darüber gesprochen, was mal passiert, wenn wir mal tot sind. Mhm. Aber nicht, wenn einer so plötzlich tot ist. Mhm. Und dann geschieht es plötzlich und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Nee, und diese Stimmungsschwankung auch. Mhm. Den einen Tag kann man damit gut umgehen und den anderen Tag kann man damit überhaupt nicht gut umgehen. Mhm. Und das ist einfach so wie... Ich glaube, Andrea, dass in diesen Zeiten es sehr schwierig ist und gar nicht gut ist, wenn man so viel alleine ist. Ich glaube, dass die Verzweiflung, die Wut, die Trauer, es ist ja alles eine Mischung, einen auffrisst. Ja. Deswegen glaube ich, wäre es so sehr gut, wenn du Kontakt suchen würdest. Ich mache einen Vorschlag. Bist du ein Typ, der in eine Gruppe, eine Trauergruppe gehen würde? Ja. Das ich glaube schon, weil... Ich weiß ja sonst keinen anderen Ausweg mehr, weil... Weißt du, letztendlich ist jeder Mensch mit seiner Trauer allein. Aber dennoch tut es sehr gut, wenn man sich austauschen kann. Und es tut besonders gut, wenn man sich austauschen kann mit Menschen, die gerade auch jemanden verloren hat. Weil die wissen genau, wovon du redest. Und da muss man sich nicht schämen und muss denen nichts vormachen. Und man hat vor allen Dingen nicht das Gefühl, denen auf den Wecker zu gehen. Denn das Gefühl hat man manchmal, wenn man dann mit anderen spricht, dass man denkt, die wollen das vielleicht alles gar nicht mehr hören. Ja, das Gefühl habe ich so. Dieses ganze Umfeld und so, wo ich so lebe, da denke ich mir, nee, ich kann den... Wohnst du in einer größeren oder mittelgroßen Stadt? Na, mittelgroß. Mittelgroß, okay. Dann wird jetzt meine Psychologin... sich mal schlau machen, was es da für Trauergruppen gibt. Ich bin sicher, dass es welche geben wird. Die wird sie dir sagen und auch die Kontaktmöglichkeiten nennen. Und dann rate ich dir, oder ich würde es dir wirklich dringend empfehlen, dass du so schnell wie möglich Kontakt aufnimmst. Damit du einen festen Anlaufpunkt hast, wo man hingehen kann und wo man dann auch neue Leute kennt, mal telefonieren kann und so weiter. Ja, weil irgendwie... Ich glaube, sowas fehlt mir einfach gerade auch im Moment, weil ich fühle mich, ja, gut, alleine fühle ich mich sowieso, aber... Ich glaube, dass es auf jeden Fall gut tut. Auf jeden Fall wird es dich in gewisser Weise trösten und etwas tragen, und das ist ja schon sehr wichtig. Okay. Lieber Andrea, dann machen wir das so. Dann... Legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich an und wir schauen unseren schlauen Unterlagen nach und werden dir die entsprechenden Adressen an die Hand geben. Okay, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, wünsche dir viel Kraft und Zuversicht für die nächste Zeit. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Andrea. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Tschüss. So, hier ist Monika. Monika ist 57. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen. Guten Morgen, Monika. Um was geht's bei dir, Monika? Also ich rufe an. Mein Ausgangspunkt war, dass ich eine Antwort hätte, was das Leben lebenswert macht, was den Sinn des Lebens ausmacht. In den Gesprächen vorweg wurde mir dann gesagt, ich sollte dir gleich sagen, dass ich in einer Sekte oder mit einer Sekte zu tun hatte, damit du Bescheid weißt. Ja, du hast mit einer Sekte zu tun oder hattest? Hatte. Hatte, du bist ausgestiegen. Ja. Was war das für eine Sekte? Also im Grunde genommen ging es darum, möglichst viele verschiedene Kinder zu kriegen und die den unterschiedlichen Herrschaften anbieten zu können. Wie bitte? Möglichst viele Kinder zu bekommen und diese Kinder anderen Menschen anbieten? Ja. Also im Grunde, um die sexuell missbrauchen zu können, die beherrschen zu können, die Macht über die zu haben. Wie viele Kinder hast du denn bekommen? Nein, nicht ich. sondern wie soll ich das sagen? Kleine Kinder benutzen zu können, einzusammeln. Also nicht unbedingt die selber auf die Welt zu bringen. Das heißt, du warst in einer Sekte, die Kindesmissbrauch betrieben hat? Ja. Bist du selbst auch missbraucht worden? Ja. In dieser Sekte? Ja. Wie lange warst du in dieser Sekte? Ich weiß das nicht ganz genau. Weil das Wissen daran mir nicht immer ganz zugänglich ist. Warst du viele Jahre dort oder von Kindesbeinen an sogar dort? Ja. Das heißt, deine Eltern haben dich da hineingezogen? Ja. Und wie lange bist du jetzt raus? Also vor etwa 11 Jahren. Ist so mein Leben zusammengebrochen, das, was ich mir aufgebaut hatte. Und seitdem ist das so bewusst. Ich frage es mal, damit ich das alles einigermaßen verstehe. Also seit 11 Jahren bist du da raus. Ja. Wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Also ich habe mich aufgrund meiner beruflichen Ausbildung immer weiter von diesem Kern entfernt, im Grunde genommen. War immer sehr bemüht, nach wie vor erfolgreich zu sein, viel mit Kindern zu arbeiten, gut für die zu sorgen. Also du hast dich durch deine beruflichen Aktivitäten von dem Kern dieser Sekte entfernt. Ja. Mir ist das alles noch sehr nebulös. Kommen wir mal auf die Aktivitäten dieser Sekte. Erstmal die Frage, wie groß ist denn diese Sekte? Also diese Gruppe, mit der ich zu tun hatte, was so in meinem Bewusstsein ist, bestand aus bis zu 20 Leuten. 20 Leute in deiner Stadt, in deiner Umgebung? Ja. Die dann die Treffen veranstaltet hatten. Was passierte bei diesen Treffen? Die Menschen waren verhüllt in Kutten. Wurde ein Feuer gemacht. Die waren verhüllt in Kutten, diese Menschen. Ja. Kann ich bitte vielleicht, wenn du ein bisschen deutlicher sprichst, wäre super. Also sie waren verhüllt in Kutten. Ja. Ja, und dann? Ein großes Feuer wurde gelegt. In einem Garten? In einem Garten, im Wald zum Beispiel. Ja. Die Kinder, Entschuldigung. Das waren Frauen und Männer in den Kutten? Ja. Ja. Und es wurden auch Kinder waren auch dabei. Also das Ziel war ja, die Kinder, ich nenne es mal, einzusammeln, benutzen zu können. Die Kinder mussten aber in Anführungszeichen dressiert werden, eingestimmt werden, dass sie bestimmte Aufgaben zu erfüllen hatten. Wie alt waren die Kinder? Ungefähr von bis? Also es gab Babys und ich habe bis 6 Jahre erlebt. Nehmen wir mal, wir stellen uns jetzt so ein Zusammentreffen vor. Wie viele Kinder waren dann bei einem so einem Treffen zum Beispiel dabei? Also es konnte von einem bis zu 5 Kindern sein. Was wurde dann mit den Kindern während dieser Treffen gemacht? Die Kinder hatten nackt zu sein. Sie hatten sich vorher entweder selber gewaschen oder wurden gewaschen, um rein zu sein. Es gab dann verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Entweder wurden die Kinder geschlagen mit einer Peitsche oder sie hatten... Von allen Anwesenden? Ja, nicht unbedingt von allen Anwesenden, aber von einigen auf jeden Fall. Ja. Sie wurden geschlagen? Zum Teil mussten sie Kontakt mit dem Feuer aufnehmen. Sie wurden verbrannt oder angekugelt. Die Kinder wurden angekugelt. Das heißt, es muss doch schreckliche Schreie dann auch gegeben haben, dass die Kinder vor Schmerzen geschrien haben. Nee. Denn je lauter jemand geschrien hätte, umso eher wäre die Strafe viel mächtiger geworden. Was wäre das denn dann für eine Strafe geworden? Also am Ende hätte auf jeden Fall der Tod gestanden, wenn die weiter geschrien hätten. Warst du Zeuge, dass Kinder ermordet wurden? Ich habe das lange Zeit geglaubt. Bin mir aber mittlerweile sicher, auch durch die Therapie, die ich gemacht habe, dass es keine echten Kindstötungen waren. Es waren keine echten Kindstötungen. Was heißt das? Also es war ein Schauspiel im Grunde genommen, um diesen Kindern deutlich zu machen, ey, wenn du nicht funktionierst, dann landest du, ich sag jetzt mal so, im Suppentopf. Ah, aber es waren wirkliche Kinder, reale Kinder, denen man viel Leid zugefügt hat. Und das Töten hat man als Ritual gespielt, sozusagen, aber nicht wirklich vollzogen. Ja. Nun kann man ja einem zweijährigen Kind nicht verbieten zu schreien, wenn es schreien möchte. Kinder sind sehr gelehrig. Denen kann man viel beibringen. Wurden diese Kinder bei diesen Treffen, die du gerade beschrieben hast, gab es da auch diesen sexuellen Missbrauch? Unter Umständen ja. Das heißt, von den anwesenden Erwachsenen wurde das dann vollzogen? Ja. Auch von den Frauen? Ja. Es ist so ungeheuerlich, was du erzählst, Monika. Hast du dich jemals an die Polizei gewandt? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich nicht getraut und ich traue mich auch immer noch nicht. Aber das ist ja ein ungeheures Verbrechen, was du da beschreibst. Was war denn deine Rolle in dieser Gemengelage? Was hast du da gemacht? Du bist eine Frau von 57 Jahren jetzt. Du warst sehr lange dabei. Was hast du da gemacht? Also zunächst wurde ich halt auch benutzt. Als du jung warst? Ja. Mit dem Ziel, in dieser Hierarchie, die da besteht, weiter aufzusteigen, mehr Macht zu bekommen. War das so? Bist du aufgestiegen und hattest Macht? Ich weiß es nicht ganz genau. Und ich weiß auch nicht, ob ich meine Berufe deswegen so ausgewählt habe, wie ich sie ausgewählt habe. Heißt das jetzt für mich, dass du sowohl Opfer als auch später Täterin warst? Also ich glaube schon, dass ich auch nicht gute Dinge mitgemacht habe. Aber ich hoffe, dass ich niemanden wehgetan habe. Hat diese Sekte einen Namen? Das weiß ich nicht. Als du dich davon entfernt hast, hat man dich in Ruhe gelassen? Nein. Was hat man gemacht? Also es fanden schon Überprüfungen nicht. Also ich fühlte mich beobachtet. Hat man dir gedroht, dass du nichts sagen darfst zum Beispiel? Ja, das zu schweigen, das ist das absolut Größte mit gewesen. Du hast gerade gesagt, dass du in Therapien warst. Ja. In der Therapie warst. Wurde der Schritt zur Polizei in dieser Therapie auch erörtert? Ja, das stand und steht immer, auch mit im Raum. Denn dir ist ja klar, ich will dich da nicht zu drängen. Du hast sehr viel mitgemacht, Ungeheuerliches wahrscheinlich mitgemacht, was wir alle uns nicht vorstellen können. Allerdings hättest du vielleicht die Macht, viel Leid zu verhindern und Leid zu stoppen, wenn du sprichst. Also ich merke das jetzt schon auch während unseres Gesprächs, wie schwer es mir fällt, so im Jetzt, im Hier zu bleiben. Wie drückend oder wie belastend das immer noch oder immer wieder auch ist. Ja, und wir haben jetzt wahrscheinlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt besprochen von all dem, was da passiert ist. Es sind viele Fragen noch offen, mit denen ich dich aber auf keinen Fall jetzt weiter auch hier bequälen will. Das würde auch den Rahmen unserer Sendung sprengen. Ja. Deswegen möchte ich dringend darum bitten, Monika, dass wir dich nochmal in Ruhe jetzt außerhalb der Sendung anrufen dürfen. Mhm. Dann brauchst du auch nicht so konzentriert zu sein, dann hört auch niemand mehr zu, also in der Öffentlichkeit, und dann kann man in Ruhe beraten, was weiter zu tun ist. Jetzt habe ich aber auf meine Frage eigentlich noch gar keine Antwort. Ich wollte es gerade sagen. Die erste Frage ist jetzt gar nicht beantwortet, was das Leben lebenswert macht. Ja. Weißt du, wenn man so ein Schicksal hinter sich hat, was du hinter dir hast, ist das ganz schwer zu beantworten. Ich glaube, du bist jetzt raus aus diesem Horror. Und ich glaube, dass du seitdem du raus bist, immer wieder mal Dinge erlebst, die du sehr schön findest und die dir zu Herzen gehen. Vielleicht ein Naturerlebnis, vielleicht etwas Mitmenschliches in einer Freundschaft, vielleicht sogar eine Liebe, ich weiß es nicht. All solche Dinge sind Gründe für das Leben, und all so etwas macht das Leben schön und lebenswert. Und wenn es eine einzige Blume im Frühling ist. Aber also bleib ich am Leben in der Hoffnung, dass es in diesem Winter Schnee gibt. Ja, oder so, genau. Es ist immer sehr schwer, auf so etwas so ganz allgemein zu antworten, dass es nicht zu platt wird. Ich habe es jetzt mal versucht, das so ganz allgemein zu sagen. Geht es dir denn im Moment einigermaßen gut? Nee. Lebst du alleine? Ja. Hast du deinen Beruf noch? Nein. Hast du Freunde? Nein. Nein. Bist du denn im Moment noch in einer Therapie? Nein. Aber es wäre doch bestimmt nötig und richtig, oder? Also nach einer bestimmten Therapieanzahl muss man ja immer mal Pause machen. Und in dieser Pause bin ich jetzt. Wenn das so schwer für dich ist und natürlich war, gab es Zeiten, wo du auch an Selbsttötung gedacht hast? Ja. Denkst du jetzt auch manchmal an Selbsttötung? Ja, und ich habe gedacht, da kommt vielleicht der weiße Prinz jetzt und hat irgendeine tolle Antwort. Der weiße Prinz hat da auch nicht die allerschlauste Antwort. Ich habe mir fast gedacht. Ja. Es ist sehr komplex, was du erzählt hast, Monika, und jetzt ist gleich auch noch die Sendung vorbei. Gut. Okay. Wir werden dich anrufen. Und dazu bitte ich dich, es aufzulegen, und wir melden uns gleich. Auf jeden Fall möchte ich dir schon mal danken für dein großes Vertrauen, das du hast, dich hier mit einer so wahnsinnigen Geschichte zu melden. Ich danke dir sehr. Und jetzt bitte ich dich aufzulegen, und wir melden uns gleich. Gut, danke. Okay. Tschüss. Tschüss, Monika, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. und für diese Woche. In der Technik Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch ein sehr schönes und gutes Wochenende. Und wir hören und sehen uns wieder am Montag in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.